Bonjour aus Hambourg. Herzlich willkommen zum Wollgespräche-Podcast. Heute, wie die langjährigen Hörerinnen und Hörer schon wissen oder gemerkt haben, ist es leider kein Wollgespräch, sondern ein Monolog. Hier ist Katrin, leider ohne Julia. Julia ist heute nicht dabei. Ihr Leben braucht gerade ihre volle Aufmerksamkeit und sie hat keine Zeit zum Podcasten. Deswegen haben wir überlegt, dass ich eine Folge alleine aufnehme, einfach damit ihr nicht so lange auf Updates von uns warten müsst und weil ich auch relativ viel zu erzählen hätte und wir dann gesagt haben, wenn wir warten, bis Julia wieder Zeit hat, dann wird es hinterher eine 4-Stunden-Folge und das wollten wir euch und uns nicht zumuten und deswegen müsst ihr heute mit mir alleine vorlieb nehmen. Aber ihr müsst euch keine Sorgen um Julia machen, es geht ihr soweit gut und nein, sie ist auch nicht schwanger, das sagen wir lieber nochmal dazu oder sag ich lieber nochmal dazu, denn wir hatten beide vor ein paar Wochen bei Kate Davis im Blog das beobachtet, die ja angeteasert hatte, dass sie am nächsten Tag eine Überraschung hätte und daraufhin von vielen Leuten Gratulationen zu ihrer Schwangerschaft bekommen hat und es ging nur darum, dass sie ihre Haare kurz und grau hatte, statt bislang lang und schwarz. Insofern, nein, Julia ist nicht schwanger und ihr müsst euch auch sonst keine Sorgen um sie machen. Sie hat nur gerade einfach zu viel in ihrem echten Leben um die Ohren, um sich mit dem Podcast zu beschäftigen. Genau. Für alle, die zum ersten Mal heute zuhören, ihr ahnt es schon, eigentlich ist dies ein Podcast, der von zwei Leuten gemacht wird, nämlich Julia, die in Südfrankreich lebt und Katrin, die in Hamburg wohnt. Und ja, wir kennen uns hier aus Hamburg. Julia ist dann nach Südfrankreich gezogen und um sozusagen unsere Stricktreffen, die wir vorher immer hier vor Ort in Cafés gemacht haben, nicht zu verlieren, haben wir beschlossen, wir machen das in Form eines Podcasts weiter und unterhalten uns weiter beim Stricken. Und das machen wir jetzt seit über 2 Jahren und es scheint, dass es genug Leuten Spaß macht, die zuhören. Und deswegen mache ich jetzt mal hier heute eine Folge alleine. Ich bin gespannt, wie das klappt, wie sich das anfühlt. Es ist schon ein bisschen merkwürdig, so alleine vor dem Rechner zu sitzen. Also großer Respekt an alle, die immer alleine podcasten. Zu zweit ist es doch deutlich entspannter und einfacher, weil man irgendwie einen Gesprächspartner hat und es sich nicht ganz so merkwürdig anfühlt. Ja, was habe ich fertig gestrickt? Ich habe relativ viel fertig, da die letzte Aufnahme aber auch schon Ende August war oder so und wir jetzt Mitte Oktober haben, es ist jetzt auch kein Wunder, da hatte ich inzwischen Urlaub, also insofern war Zeit ein bisschen zu stricken. Ich habe fertiggestellt den Study Hall Shawl, der ist von Sarah Shearer, der war ein Muster in der Nitti. Gestrickt habe ich den in der aktuellen, glaube ich sogar, und gestrickt habe ich den aus Wool of Fame in Merino, die ich beim Hamburger Wollefest im August gekauft habe, also ganz aktuelle Wolle für mich sozusagen. Die Farben waren so ein Jeansblau und ein Kupferton. Es sieht ziemlich cool aus zusammen. Was gibt's noch dazu zu sagen? Das Tuch hat einen einfarbigen Teil, so ein dreieckiges Tuch. Es fängt an mit einem einfarbigen Teil, dann kommen Streifen aus beiden Farben, dann kommt ein Mosaikmuster, nochmal Streifen, nochmal Mosaikmuster und in der zweiten Farbe, die eben oben nicht das einfarbige hatte, kommt dann nochmal ein einfarbiges Strukturmuster und abgekettet wird dann in der nächsten Farbe. Also es sieht ganz spannend aus, ich finde das Design sehr schön. Es hätte eigentlich für die Mosaikstreifen, hätte man eigentlich die Nadelstärke wechseln sollen auf größere Nadeln, damit es da ein bisschen lockerer ist. Ich hatte auch das zweite Paar Nadelspitzen mit im Urlaub. Als ich dann allerdings an den Part kam, wo ich den Mosaikteil hätte stricken sollen, habe ich festgestellt, dass eine der Nadelspitzen in der Zwischenzeit verloren gegangen war. Und so habe ich dann doch mit der kleineren Nadelstärke weiter gestrickt, aber das hat dem Tuch keinen Abbruch getan. Es sieht jetzt nicht irgendwo zu eng, zu sonst was aus. Also ich bin ganz zufrieden damit, gefällt mir ganz gut. Witzig war, ich habe halt auf dem Hinweg in den Urlaub gestrickt daran schon. Wir sind mit Zug und Flixbus nach Südtirol gefahren. Und dann saß ich da in meinem Flixbus irgendwo zwischen München und Bozen und hörte den To Use Podcast. Und da ging es gerade darum, dass man, wenn man mit mehreren Farben strickt, die Empfehlung war, man solle doch immer, wenn man mit der zweiten, mit der Farbe, die gerade geruht hat, wieder anfängt bei solchen Streifen, am Anfang der Reihe einen Umschlag machen, damit die Kante nicht zu eng wird. Und das war ungefähr 5 Reihen, bevor ich von einfarbig auf Streifen wechseln musste. Und passte gut. Ich habe es ausprobiert. Es gefällt mir gut, weil ich tatsächlich auch immer dazu neige, dass die Kante dann bei so einem Farbwechsel bei mir zu eng wird. Das mit dem Umschlag ist fast ein bisschen locker, aber definitiv besser als das zu feste ohne den Umschlag. Insofern bei einem neuen Projekt werde ich vielleicht nochmal ausprobieren, ob ich das irgendwie anders mache und vielleicht doch noch irgendwelche anderen Ideen da einbringe. Naja, mal sehen. Genau. Und ich weiß nicht, ob alle die Knitty kennen. Knitty.com ist eine kanadische Website, wo sich sozusagen als Online-Strickzeitschrift verstehen. Dort bekommt man seit ich weiß nicht wie vielen Jahren kostenlos Strickmuster. Meistens sind sie ein bisschen ungewöhnlicher. Ist also selten so 0815-Kram. Also es ist meistens irgendwas Ungewöhnliches dabei, zumindest eine ungewöhnliche Anleitung. In den letzten Jahren ein bisschen weniger. Oder in den letzten Saisons gibt es 4 oder 5 Ausgaben im Jahr, die dann herauskommen und eben auch mit einem kleinen Technikteil. So ein bisschen wie eine richtige Zeitung. Ja, und dann schließt sich auch schon gleich das nächste fertige Projekt an. Der Breakfast for Dinner, den ich ja auch schon ein bisschen länger auf den Nadeln hatte, ist eine Anleitung von Susanne Sommer, auch bekannt als Susu Knits. Das hatte ich aus 3 verschiedenen Garnen gestrickt. Die Anleitung sieht auch 3 verschiedene Garne vor, wobei die Anleitung 1 davon als Mohair vorsieht, was ich nicht benutzt habe, weil ich einfach kein Mohair vertrage. Ich habe einmal Hedgehog Fibers in einem Kupferton verstrickt und Hedgehog Fibers ein Merino Garn, fragt mich nicht, wie es genau heißt, das müsste ich nochmal nachlesen oder beziehungsweise ich schreibe es in die Shownotes. Dann ein dunkelbraunes, ungefärbtes Lace Garn, was ich auf den Shetlands letztes Jahr gekauft habe, und ein Merino Lace in so grünen Grautönen, was ich letztes Jahr im Frühjahr in den USA gekauft habe. Das war aber eine unbekannte Färberin, den Namen habe ich mir auch schon wieder nicht gemerkt, aber es steht auf jeden Fall in meinem Projekt mit drin. Genau, da fehlte letztendlich vor dem Urlaub oder Anfang, also im Prinzip als wir aufgenommen haben, eigentlich nur noch der I-Cord, der einmal rundherum geht ums Projekt. Und deswegen hatte ich das nicht mit in den Urlaub genommen, weil ich mir dachte, so nur um den I-Cord rumzumachen, ist es vielleicht ein bisschen unhandlich, noch so ein 250-Gramm-Projekt mit in den Urlaub zu nehmen. Das ist nur unnötiges Gepäck, zumal relativ absehbar war, dass ich nicht so viel Tuch brauchen würde im Urlaub. Deswegen ist das liegen geblieben, aber das habe ich dann nach der Rückkehr fertiggestellt. Und ist jetzt da. Ich habe es allerdings noch nicht getragen, weil sich dazu irgendwie noch keine Gelegenheit geboten hat. So richtig kalt war es ja tatsächlich auch nicht in den letzten Wochen. Und jetzt gerade haben wir hier nochmal so richtig Spätsommereinbruch mit gestern irgendwie um die 25 Grad hier in Hamburg. Und heute soll es ähnlich werden. Also ich bin mal gespannt. Ich war noch nicht vor der Tür, aber das werde ich jetzt gleich nach dem Podcast nachholen. Hier ist nochmal so ein bisschen der Sommer ausgebrochen. Genau, ebenso fertig geworden ist The Shift. Das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal, fehlte da noch sowas wie Zusammennähen, Fäden vernähen etc. Das ist jetzt auch fertig geworden. Das ist eine Anleitung von Andrea Mori. Ein Kaul, der asymmetrisch ist, den man aber flach strickt und dann zusammennäht. Der ist fertig geworden aus, man braucht 3 verschiedene Garne. Ich habe etwas mehr genommen, weil ich es aus Resten gemacht habe und an der einen Stelle, also den einen Garntyp habe ich quasi als Farbverlauf gemacht mit verschiedenen Resten. Die Details dazu findet ihr im Projekt, das verlinke ich natürlich in den Shownotes. Da waren sehr unterschiedliche Sachen drin und das Ergebnis gefällt mir ganz gut. Das hatte ich tatsächlich als fertiges Projekt mit dem Urlaub, hab's aber aufgrund der warmen Temperaturen dort eigentlich fast gar nicht gebraucht, sondern es nur auf dem Hin- und auf dem Rückweg im Zug sozusagen getragen, weil die Züge mal wieder gut klimatisiert waren. Ja, und auch nach dem Urlaub habe ich schon weiter gestrickt und zwar haben wir im Urlaub erfahren, dass Freunde von uns noch Nachwuchs erwarten und Das war ein bisschen unerwartet, weil sie schon etwas größere Kinder haben, aber wir wussten es nicht, weil wir nicht so viel Kontakt mit denen haben. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann beschlossen, ich stricke nochmal so Beinlinge. Das hatte ich zuletzt vor 3 Jahren für ein Neugeborenes von Freunden gestrickt. Und da hatte ich eben ein paar Tage vorher noch ein Foto bekommen, dass das Kind, also die 3-jährige Tochter, diese Beinlinge immer noch als Stulpen trägt, weil sie so schön kuschelig sind. Insbesondere wenn sie aus dem Schwimmbad kommt, mag sie das wohl gerne, weil es schön warm ist. Und dann dachte ich, ja gut, wenn das ein Geschenk ist, was scheinbar das Potenzial hat, lange getragen zu werden, anders als so Mützen und Söckchen, dann mache ich das doch einfach nochmal. Und ja, hab noch so Beinlinge gestrickt, die sind relativ schnell fertig geworden. Da muss ich noch Fäden vernähen. Dann können die sich auf die Reise machen zu dem kleinen Baby. Und gestrickt habe ich das aus handgefärbter Wolle, die ich mal geschenkt bekommen habe, die mir die Schenkerin selbst gefärbt hat. Deswegen ist es nicht jetzt irgendwas Bekanntes. Ist Sockenwollqualität und ja, die sind so rosa, lila, orange Töne, so fröhlich freundliche Mädchenfarben, würde ich sagen. Nicht so richtig meine Farbwelt, aber für ein neugeborenes Baby vielleicht ganz brauchbar. Wie die Anleitung heißt, habe ich leider nicht im Kopf, aber auch das findet ihr dann in den Shownotes. Und ja, so viel dazu. Und als letztes fertig geworden, aber noch ohne ein fertiges Foto, ist eine Wolldecke. Und zwar war ich in der letzten Woche meines Urlaubs, also ich hatte 3 Wochen Urlaub, davon war ich 2 unterwegs. Und in der Woche, in der ich zu Hause war, habe ich dann nochmal einen Tagesausflug nach Lüneburg gemacht, war dort nochmal in der Weberei im Kloster, wo ich im Sommer ja schon mal war, davon hatte ich in der letzten Folge erzählt, und habe dort, musste einmal kurz mich räuspern, habe dort eine Wolldecke gewebt, was man machen kann, und das war sehr spannend. Habe ich ein bisschen beeilt, damit die auch wirklich an einem Tag eine ordentliche Länge bekommt. Ich habe es nicht mehr geschafft, selber die Fransen ans Ende zu machen. Das wird die Weberin machen, die die Folgedecke webt, weil das halt nicht so ist, dass da nur eine Decke auf dem Webstuhl hängt, sondern die haben dann irgendwie gleich 25 Meter Ketten geschert, damit sich das für die auch lohnt vom Aufwand. Die müssen das natürlich aus einem anderen unter einem anderen Aspekt machen als jemand, der hobbymäßig webt. Da werden dann halt, damit sich das Scheren des Webrahmens lohnt, eben gleich für 10 Projekte oder so wird dann geschert. Dann hat man den Aufwand nur einmal und kann dann hinterher fleißig abweben, weil das Weben an sich geht ja verhältnismäßig schnell. Und deswegen habe ich die Wolldecke auch noch nicht. Es muss dann noch eine Decke aus der Kette gewebt werden. Und dann wird dieser ganze 25 Meter Stoffballen nach Süddeutschland geschickt zu einer Firma, die entsprechende Maschinen haben, und da wird es in eine riesige Waschmaschine geworfen, sozusagen gewaschen und anschließend mit Kadierdisteln aufgeraut, sodass es hinterher eine ganz flauschige Decke wird. Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Vielleicht packe ich ein kleines Foto, was ich so mit dem Handy am Webstuhl gemacht habe, noch mit in die Shownotes, wenn ich das nicht vergesse. Und dann seht ihr einfach, wie es da aussah, und dann wird irgendwann ein Foto der fertigen Decke kommen, wenn ich die dann per Post zugeschickt bekomme. Genau, ja, das meiste davon habe ich tatsächlich ja auch schon im MMM-Thread in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe vorgestellt. Deswegen sind diejenigen von euch, die da unterwegs sind, für die ist das wahrscheinlich alle nichts Neues mehr. Aber vielleicht nochmal für diejenigen, die nicht so bei Ravelry unterwegs sind. Hier hatten wir einen Kommentar von einer Hörerin. Ich vermute, du heißt Kathleen. Ich bin nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Die sich bei uns gemeldet hatte mit einem Kommentar. Und im Blog und hatte dann eben gemeint, ob wir nicht nochmal so Begriffe ein bisschen erklären könnten für die Leute, die nicht so bei Ravelry unterwegs sind. Ja, das tue ich hier gerne. Der MMM ist Meilensteine, Motivation und ja, jetzt fehlt mir der dritte. Auf jeden Fall ist es in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe ein Thread, in dem das ganze Jahr lang die Gruppenmitglieder und alle, die Lust haben, vorstellen, woran sie so gearbeitet haben. Früher gab es da ein ausgeklügeltes Punktesystem und alle haben sich nach dem gleichen System Punkte vergeben. Mittlerweile ist das mit den Punkten mehr so auf freiwilliger Basis. Es gibt ein Motto für 1 bis 2 Monate, wo man eben überlegt, was man das eben so als mögliche Option, was man stricken könnte, gesehen wird oder auch sonst wie werkeln. Und ja, es werden Punkte vergeben. Jeder stellt so vor, was er im letzten Monat gemacht hat. Und es gibt jeden Monat eine Verlosung, wo einzelne Gruppenmitglieder jeweils einen Preis gespendet haben. Und dann wird halt unter all diejenigen, die sich im Monat, die für diesen Monat einen Check-in gemacht haben, so heißt das, wird halt ein Geschenk verlost. Und witzigerweise habe ich das Geschenk für den September gewonnen. Da bedanke ich mich schon mal bei Jerina, die das gesponsert hat. Ich werde eine Anleitung bekommen, ich weiß aber noch nicht welche, denn ich habe gesagt, ich möchte erst meine Maschenprobe stricken. Ich möchte eine Jacke stricken, habe mir mehrere Jackenmodelle schon rausgesucht, die zu der Wolle passen könnten, aber die haben alle nicht die gleiche Maschenprobe und ich würde jetzt einfach mal stricken, ein, zwei Maschenproben in verschiedenen Nadelstärken, was mir davon am besten gefällt. Und dann davon abhängig machen, welche Anleitung es denn wird, welches Muster. Genau. So, das zu all den fertigen Dingen. Dann gibt es noch ein bisschen was in Arbeit. Das eine ist, ich traue mich kaum zu sagen, noch immer der Stormy Waters, der eigentlich seit Juni nur noch wenige Meter zu verstricken hat. Ich habe es zumindest schon mal gemessen, es sind noch 7 Gramm Wolle, die ich noch vermessen muss. Also eigentlich auch nicht mehr sehr viel, aber es empfiehlt sich, dieses Muster mit einem Kraus-Rechts-Teil aufzuhören. Es ist immer Kraus-Rechts und 2 verschiedene Lace-Muster im Wechsel. Und es empfiehlt sich, hier mit Kraus-Rechts aufzuhören vor dem Abketten, weil ein Abketten im Lace-Muster blöd aussehen würde. Und ja, ich habe jetzt noch 7 Gramm Wolle, bin aber gerade mit einem Kraus-Rechts-Teil fertig und muss mich jetzt entscheiden, ob ich einfach abkette und die 7 Gramm Wolle sein lasse oder ob ich noch einen kürzeren Streifen dran mache aus Lace und dann noch 1-2 Reihen Kraus-Rechts, weil ich glaube, für einen ganzen Lace und einen ganzen Kraus-Rechts reicht es einfach nicht mehr. Aber da ich dazu eben mit viel Wiegen und nach jeder Reihe Wiegen stricken müsste, ist das bislang noch nicht passiert, weil ich einfach keine Lust habe, mich dahin zu setzen und mir die Waage daneben zu legen. Aber vielleicht schaffe ich das jetzt mal in den nächsten Tagen. Ich gebe die Hoffnung ja nicht auf. Dann habe ich nach dem Urlaub relativ viel am Unzia gestrickt. Das ist eine Anleitung von Lucy Haig. Das stricke ich aus Briar Rose Fiber Sea Pearl, die hatte ich, das ist eine Mischung aus Merino und Tencel. Die habe ich letztes Jahr in Rheinbeck gekauft, wo ich mit Julia war. Das ging bislang relativ langsam voran, weil Hin- und Rückreihen nach Char zu stricken sind und weil das mit sehr viel hin und her, es sind immer nur so kleine Zöpfe, aber es ist halt sehr viel Gezopfe. Lucy Haig macht ja so wilde keltische Knotenzöpfe. Von da habe ich schon ein bisschen was gestrickt und dieses Unzia sieht ein bisschen anders aus. Das sieht aus wie so ein Ausschnitt aus so einem gotischen, aus so einer gotischen Kathedralen-Rosette aus so einem Fenster, so ein Zwölftel davon und deswegen auch Unzia der Name, weil das eben auch ein Zwölftel bedeutet. Und ja, deswegen ging das relativ langsam, weil man eben sehr viel in das Chart gucken muss und ich das sehr umständlich fand. Und ich immer verrutscht bin im Chart, deswegen habe ich mir dann irgendwann ein Hilfspapier da dran gelegt und das immer verschoben. Und das war sehr zäh. Und jetzt habe ich nach dem Urlaub, nachdem das bei den Knitmore Girls relativ oft erwähnt wird, mir einfach mal die App Knit Companion runtergeladen. Die gibt es in der kostenlosen und in der Bezahlversion. Ich habe erstmal die kostenlose runtergeladen auf mein Android-Tablet. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, weil die App es einem erlaubt, tatsächlich so einen Streifen, der halt aussieht wie ein Stück Textmarker oder wie mit Textmarker markiert, den kann man halt schön mit dem Finger einfach im Muster hin und her schieben und so kann man sich genau die Zeile markieren, in der man strickt und das beschleunigt das so ungemein, dass ich jetzt tatsächlich in den letzten 1,5 Wochen da massive Fortschritte gemacht habe und es geht viel, viel schneller zu stricken als vom Papier sozusagen. Da bin ich ziemlich zufrieden mit und ja, ich bin noch lange nicht fertig, aber es geht jetzt deutlich schneller voran. Also, falls ihr vor einem ähnlichen Problem steht, ich kann Knit Companion als App nur empfehlen, zumindest habe ich es auf dem Android-Tablet ausprobiert. Für iOS habe ich es nicht probiert und auch auf dem Handy habe ich es nicht probiert. Da stelle ich es mir schon ein bisschen schwieriger vor, einfach weil es dann viel, viel kleiner ist. Aber auf dem Tablet funktioniert es super. Genau, ansonsten stricke ich jetzt gerade. Ihr hört es vielleicht manchmal im Hintergrund klappern. Was ich gerade stricke, kann ich nicht so erzählen. Das wird eine Überraschung. Ich mache an verschiedenen Wichtelaktionen mit. Einmal das Adventskalender-Wichteln in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe. Das organisiere ich ja sogar selber. Und in der Gruppe Tauschrausch gibt es ein Adventssonntagswichteln. Und ja, für beide gibt es natürlich geheime Dinge zu tun. Ich verrate jetzt hier nicht mehr, aber deswegen stricke ich an etwas, worüber ich nicht so viel sprechen darf. Ich kann vielleicht noch erzählen, dass es die Farbe Orange hat, weil es ein Versuchskaninchen erstmal wird. Gucken, ob das so wird, wie ich mir das vorstelle. Das wird nämlich dann sozusagen das, was ich eventuell behalte, weil ich erstmal ausprobieren will, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Aber viel mehr kann ich euch nicht verraten. Genau. Ja, so viel zu meinen Work in Progress. Und ja, dann kommen wir zu dem, was sonst so in Katrins Kosmos passiert ist. Das ist ziemlich viel. Da ich wie immer viel gemacht, viel gehört habe, viel unterwegs war. Ich fange nochmal an mit einem kleinen Rückblick zu den Wollfesten, denn da hatte Kathleen auch gefragt, ob ich da nochmal ein bisschen mehr zu sagen könnte. Das hatte ich in der letzten Folge ja nur sehr, sehr knapp angerissen. Und ja, das mache ich jetzt ein bisschen ausführlicher. Das bietet sich an, weil Julia ja auch nicht dabei ist. Dann muss sie da mir nicht so lange bei zuhören. Ja, ich war in Hamburg Ende August auf dem Wollefest. Das war ja ursprünglich als vegane Veranstaltung geplant. Also die Initiatorin hat den Ravelry-Namen Vegan. Und das war ein Jahr vorher angekündigt eben unter diesem Thema. Und da haben alle schon gesagt so, vegan und Wolle ist ein bisschen schwierig, weil dann bleibt jetzt nicht so viel übrig und zumindest für die meisten, die stricken, ist ja schon Wolle auch und ein tierisches Produkt und der große Reiz daran und nur Baumwolle oder Poly oder Leinen zu stricken, vielleicht noch Tencel oder so, aber das ist halt schon auch dann irgendwo begrenzt und sowohl was die Anbieter als auch die Teilnehmer für so ein Festival angeht, haben alle sich so ein bisschen gefragt, wie das denn gehen soll und wie das denn tragfähig werden soll, dass es auch was ist, wo ja einfach genug Masse auf sowohl Anbieter als auch Käuferseite zusammenkommen kann. Es wurde dann relativ schnell aufgeweicht in von vegan auf nachhaltig. Das fand ich ziemlich cool als Idee, aber auch noch schwierig genug. Weil ich denke, dass nicht jeder Handfärber oder jeder, vor allem die kleineren, eben nicht unbedingt den Einfluss darauf haben, wo ihre Wolle so herkommt. Es gibt ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Großhändlern, wo man Wolle kaufen kann, wenn man sie denn selber färben möchte und so. Aber ich war sehr gespannt, was dann so kam. Und ich weiß nicht, wer schon den Frickelcast gehört hat, die haben einen sehr ausführlichen Bericht gemacht, deswegen so ganz ausführlich werde ich nicht sein. Ich fand die Location sehr cool, die Hochschule für angewandte Wissenschaft, sehr nett gelegen. Die Beschilderung war nicht so ganz perfekt, beziehungsweise hat dieses Gebäude einfach sehr, sehr viele Eingänge und der Eingang war dann einer der versteckteren und es hat leider an dem Samstagmorgen ziemlich geregnet, sodass alle etwas aufgeweicht waren, bis sie dann den richtigen Eingang gefunden hatten. Aber grundsätzlich fand ich die Location ganz cool, weil es einen schönen großen Innenhof gab, der jetzt wetterbedingt an dem Wochenende nicht so zu nutzen war, weil es einfach recht frisch war. Aber bei Sonntagnachmittag wurde es dann tatsächlich ein bisschen schöner, da haben da viele draußen gesessen. Es gab in dem Kantinenbereich von dieser Hochschule viele Sitzgelegenheiten, diese zwar die meisten ohne Rückenlehne, aber immerhin Tische und Bänke und so, dass man sich halt gut gegenüber sitzen konnte, dass Platz fürs Strickzeug war. Das war also so rein von dem Aspekt her war das sehr angenehm. Das Catering war zwar sehr lecker, aber völlig unterdimensioniert. Es war halt ein Foodtruck für ich weiß nicht wie viele Leute, mehrere hundert und dementsprechend hat man da durchaus länger auf sein Essen gewartet und am Samstagmorgen hat es, glaube ich, auch bestimmt 2 bis 3 Stunden gedauert, bis der Stand aufgebaut war, der dann Kaffee und sonstige Getränke verkauft hat, was ja, ich kann es nicht sagen. Es kam in der Nacht von Freitag auf Samstag noch eine Mail, dass diverse Caterer abgesagt hätten und dass man jetzt nach Lösungen sucht. Wenn das tatsächlich so ist, dann Respekt, dass sie wirklich mit Vorankündigungen von unter 24 Stunden es schaffen, da noch einen Stand aus dem Boden zu stampfen, Leute hinzustellen, die das verkaufen. Wenn das anders geplant war oder beziehungsweise wenn es von vornherein so geplant war, würde ich sagen, war es ganz schlecht organisiert. Das kann ich nicht einschätzen, aber auf jeden Fall war es nicht so optimal. Da ich jetzt keine weite Anreise hatte, sondern irgendwie eine Viertelstunde mit der Bahn gefahren bin sozusagen und ein bisschen Fußweg, hatte ich mir was zu trinken mitgenommen und hatte also was dabei, war nicht darauf angewiesen. Ich bin jetzt auch kein Kaffee-Junkie, sodass ich da nicht stand und sagte, ich brauche dringend den ersten Kaffee. Aber Leute mit einer weiteren Anreise oder die im Hotel waren oder so, die vielleicht nicht auch noch vorher in den Supermarkt spaziert sind, hatten halt unter Umständen nichts dabei und wären darauf angewiesen gewesen und für die war es natürlich blöd. Davon abgesehen aber fand ich das okay so, wie es war. Weil dann hinterher waren die Schlangen auch zumindest bei den Getränken nicht so lang. Dann der Raum, in dem die Aussteller waren, war extrem klein und eng und es war sehr vollgepackt, sodass man teilweise überhaupt nicht gesehen hat, wo der eine Stand anfängt und der andere aufhört. Es scheint auch irgendwie, diese Vorgaben zum Thema Nachhaltigkeit scheinen nicht so eindeutig gewesen zu sein. Einige Stände hatten Seide dabei, andere Stände hatten mit dem Hinweis, dass es eben nicht erlaubt sei, keine Seide dabei, sondern nur irgendwie so eine Fühlprobe, so nach dem Motto, hier, so fühlt sich unser Seidengarn an, wenn ihr das haben wollt, müsst ihr das bestellen. Also das fand ich sehr merkwürdig. Das irgendwie weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall, ich fand, es waren tolle Aussteller dabei, ich werde da jetzt nicht zu allen im Detail was sagen, dazu hätte ich mir viel mehr Notizen machen müssen und ich glaube, dann sitze ich morgen früh noch hier. Ich habe gekauft bei am Samstag und am Sonntag jeweils bei Wool of Fame. Das sind ist eine Frau, die auf Mallorca lebt und färbt, aber auch in Hamburg irgendwie eine Adresse hat, aber das meiste scheint da auf Mallorca zu passieren. Ich fand es sehr schön, sie hatte sehr, sehr schöne Farben, so ein bisschen pudrig fand ich, sahen die aus, gefiel mir gut. Allerdings nicht so, also pudrig kann ja auch schnell pastellig werden, pastellig mag ich überhaupt nicht, aber das war eben pudrig ohne pastellig zu sein und deswegen gefiel mir das sehr gut. Ihr werdet es sehen, wenn ihr euch mein Tuch anschaut, mein Study Hall Shawl, der ist ja daraus gestrickt und ich finde die Farben ganz toll. Sie hat, also ich habe die Merino-Stärke, also 100% Merino mir gekauft. Es gab auch noch andere Kombinationen, die auch gut aussahen, aber da waren die Farben, die ich so gerne gehabt hätte oder die ich gerne gehabt hätte, gab es halt da nicht. Und da waren tatsächlich mehr so Pastelltöne in den anderen Farben noch verfügbar und deswegen haben die mich nicht so angesprungen. Aber es waren auch andere tolle Anbieter dabei und ja, dann gab es von den beiden Organisatoren einmal von Vegan einen Stand. Der war allerdings sehr winzig. Also es lagen mehr als 3 Knoll Wolle da. In meinen Notizen steht gefühlt nur 3 Knoll Wolle. Es war tatsächlich jetzt nicht besonders viel, was da auslag. Es stand auch niemand am Stand, als ich da war. Ich bin da mehrfach vorbei, Samstag und Sonntag. Und ich habe eigentlich nie jemanden hinter diesem Stand gesehen, den ich nach irgendwas hätte fragen oder bei dem ich was hätte kaufen können. Es lagen eben ein paar Knäuel aus, so zum Fühlen. Die Farben haben mich auch überhaupt nicht angesprochen. Und also das war für mich so ein bisschen schade eigentlich, weil ich glaube, dass viele eben mit dem Gedanken, oh, wenn jetzt hier schon extra auf nachhaltig und vegan das Festival eigentlich ausgerichtet war, könnte ich mir vorstellen, dass viele Leute darauf neugierig gewesen wären, dann auch zumindest darüber was zu erfahren oder es auszuprobieren. Das war dann etwas schwierig, weil man es eben nur anfassen konnte, aber sonst nicht viel tun konnte. Der zweite Stand war Schäferwolle, die scheint es mittlerweile nicht mehr zu geben. Auch etwas merkwürdig so als Konstrukt. Ich habe an dem Stand nur kurz geguckt, die hatten naturbelassene oder ungefärbte Wolle relativ robust. Da ich aber kurz vorher online ähnliche Wolle gekauft hatte, wollte ich da jetzt nichts kaufen. Hab da also auch nicht näher mich aufgehalten, habe mich aber mit jemandem unterhalten, mit einer Frau, die an dem Stand war und die sich da schlau machen wollte. und die hat nach Maschenproben gefragt oder nach einem fertigen Strickstück, um mal zu sehen, wie diese Wolle denn verstrickt aussieht. Und die Antwort, die sie bekommen hat, traue ich mich kaum laut zu sagen, aber die Person hinter dem Stand hat gesagt, ja sorry, wir stricken alle nicht, wir haben da leider nichts zum Zeigen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das geht gar nicht. Also wenn ich da hingehe und ich will Wolle an Leute verkaufen, die stricken, dann muss ich doch irgendwie im Vorfeld zumindest mal jemanden beauftragen und sei es die Oma oder die Nachbarin oder wen auch immer, mir zumindest da mal so ein Probelippchen zu stricken und zu sagen, hier, so sieht das aus, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber ich finde das sehr merkwürdig. Aber gut, es gibt sie nicht mehr, insofern hat sich das Thema wahrscheinlich von alleine erledigt. Ja, wie auch immer. Ich fand die Auswahl an Wolle insgesamt gut. Ich habe auch noch schöne Knöpfe gekauft. Da war ein Knopfstand mit toller Wolle, wollte ich sagen, mit tollen Knöpfen. Da habe ich mir Knöpfe gekauft, passend zu der Wolle, aus der ich die Strickjacke stricken will. Also die Wolle nennt sich Froschkönig Grün und die Knöpfe sind ein bisschen dunkler grün, sieht total toll aus zusammen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das so wird. Also die haben mich sehr beeindruckt mit ihrer Knopfauswahl und kann mir durchaus vorstellen, dass ich die nochmal auch im Online-Shop aufsuche bei denen, wenn ich nochmal irgendwas brauche. Also das fand ich eine sehr coole Auswahl. Genau, ansonsten hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass dieses Hamburger Teil sich von der Ausrichtung weniger bei Ravelry als mehr an Social Media orientiert hat, also an den sonstigen Social Media. Irgendwie ist Ravelry ja auch ein Social Media, aber dann doch ein sehr nischiges Social Media Portal. Es waren diverse Influencer eingeladen, also Blogger, also, ne, die Frickelcast-Mädels haben ja auch davon berichtet, dass sie als Influencer eingeladen waren. Es waren diverse andere Blogger da, die eben auch eindeutig zu erkennen waren, weil sie Namensschilder umhatten, auf denen Influencer drauf stand. Und es scheint also irgendwie tatsächlich mehr über Social Media passiert zu sein. Und da ich ja nun weder Facebook noch Twitter noch sonst was nutze in der Hinsicht, weiß ich nicht, ob da viel Kommunikation gelaufen ist, aber zumindest von den Veranstaltern scheint es mehr so in diese Richtung gegangen zu sein. Und ja, ist auch legitim, ist halt die Frage, ob man damit genug Leute erreicht oder auch nicht. Also es wirkte an einigen Stellen, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, so wir wollen auch mal auf der Welle mitsurfen, dass Strickfeste gerade total hip sind und auch eins organisieren und uns da ein bisschen reintun. Ist nur meine Wahrnehmung, keine Ahnung, ob das so ist. Vielleicht tue ich den Veranstaltern damit auch Unrecht, aber so wirkt es einfach auf mich. Ja, so viel zum Thema Hamburg. Lüneburg war 2 Wochen später. Da fand ich die Location ziemlich ungewöhnlich, aber gut. Das war so eine Sport-Mehrzweckhalle, in der sonst Tennisplätze und sowas sind, also relativ groß, sehr geräumig. Dadurch war es wirklich, also das totale Gegenteil zu Hamburg, wo man wirklich wie so eine Sardine drin stand, insbesondere Samstag, Sonntag war es dann besser. Aber in Lüneburg hatte man halt wirklich Platz zum Rumlaufen, die Stände hatten Platz zwischeneinander, man konnte sich die Wolle in Ruhe angucken, man hatte nicht das Gefühl, sich mit irgendjemandem zu boxen, irgendwelche Ellbogen irgendwo abzukriegen. Das war sehr angenehm. Die Location war allerdings nicht so perfekt zu erreichen. Es gab einen stündlichen Bus, der dahin fuhr, der leider auch nicht wirklich gut mit dem Zug aus Hamburg getaktet ist. Sonntagmorgen gab es tatsächlich auch erst nach 14 Uhr einen Bus, der dorthin fuhr. Da habe ich mein Fahrrad mitgenommen, weil das Wetter ganz schön war und bin dann durch Lüneburg mit dem Fahrrad gefahren. Viele sind halt mit dem Auto angereist. Aber so an und für sich war die Location meiner Ansicht nach ganz cool dafür geeignet. Das Catering war auch hier völlig unterdimensioniert. Das war der Pächter von dem Restaurant, was zu dieser Sportstätte gehört, der da irgendwie so einen kleinen Stand aufgebaut hatte. Es gab Kaffee, der aber immer wieder alle war und dann dauerte es irgendwie gefühlt eine halbe Stunde, bis diese Kanne nachgefüllt war. Ich kann auch hier nur sagen, gut, dass ich kein Kaffee-Junkie bin und eher gar keinen Kaffee trinke. Insofern hat mich das nicht gestört, aber die Kaffee-Fraktion war dann doch ein bisschen gefrustet und genervt zwischendrin. Irgendwann war das Essen alle. Dann haben sie irgendwann es nochmal geschafft, belegte Brote ranzuschaffen, nachdem sie die Würstchen und die Suppe alle waren. Also es war lecker. Die hatten so ein Kürbis-Kartoffel-Ingwer-Suppe oder sowas. Die war total lecker, aber sie war halt schnell alle. Und als ich dann da stand, waren die Wiener Würstchen, die es gab, es gab gerade keine warmen, es gab nur kalte, was hat mich jetzt auch nicht so gestört, weil ich tatsächlich die Dinger auch lieber kalt als warm esse. Aber die Dame, die kurz nach mir kam, die dann bei mir am Tisch mitstand, die meinte, das ist ja kalt, wie ekelhaft. Also ihr hatten sie es offensichtlich noch nicht mal gesagt oder sie hatte es nicht verstanden. Aber es war auf jeden Fall catering-technisch nicht so genial, weil einfach die Auswahl echt gering war und schnell alle und man musste lange anstehen. Und ja, und dadurch, dass es halt so ungünstig gelegen war, konnte man eben, wenn man nicht mit dem Auto da war, auch nicht mal eben in die Innenstadt fahren und sich was holen. Das haben Diana und ich dann später gemacht. Diana hatte mich morgens mit dem Auto am Bahnhof abgeholt, weil wir beide auch, also Diana Mannesdottir, ehemals Schlumpfine bei Ravelry, mit der war ich dort. Wir hatten uns beide auch noch freiwillig für Dienst an der Kasse gemeldet und mussten dementsprechend relativ früh morgens da sein und da hatte sie mich im Auto abgeholt, weil ich sonst tatsächlich mitten in der Nacht gefühlt hätte losfahren müssen. Da hatte ich keine Lust zu. Und dann hat sie mich freundlicherweise mit dem Auto am Bahnhof eingesammelt. Und dadurch sind wir dann nachmittags mobil gewesen und haben uns dann nochmal irgendwo anders was zu essen besorgt, nachdem wir nicht so wirklich satt geworden waren vom Mittagessen. Ja, kein Gedränge an den Ständen, hatte ich schon gesagt. Die Aussteller waren... Einige waren da, die ich auch in Hamburg schon gesehen hatte, zum Beispiel die Zauberwiese und der Knopfstand. War bestimmt noch irgendjemand anders auch doppelt da. Wie gesagt, die Ausstellerliste habe ich nicht so im Kopf, dass ich das sagen könnte. Aber ich fand, das waren auch viele Sachen da oder viele, viele Stände da, die ich so noch nicht kannte. Das fand ich cool. Ich habe viele Sachen kennengelernt, angefasst, die mich interessiert haben. Ich habe deutlich mehr gekauft, als ich wollte. Es waren sehr, sehr unterschiedliche Anbieter, es waren sehr hochpreisige Sachen da, es waren aber auch relativ günstige Sockenwollen da, auch einige Stände, die Industriesockenwolle hatten, also wirklich auch ein breites Angebot und sehr, sehr abwechslungsreich. Es haben wohl kurzfristig ein, zwei Aussteller absagen müssen, aus verschiedenen Gründen. Ja, was kann ich noch berichten? Ich stand an der Kasse eben Samstag und Sonntag jeweils ein paar Stunden. Da hat es viel Kritik gegeben, weil die Tagespreise schon auch gesalzen waren. 14 Euro am Samstag für die Tageskarte und die Wochenendkarte hat im Vorverkauf 20 Euro gekostet. Das fand ich völlig okay, aber ich muss auch sagen, 14 Euro für eine Tageskarte für Samstag fand ich recht heftig und da sind also einige Leute an der Kasse auch nicht mehr sehr freundlich gewesen zu uns. Ich habe das dann an mir abprallen lassen, aber es war schon... so, dass da ziemlich viele Leute nicht so richtig happy waren und einige sind auch wieder gegangen, weil ihnen das zu teuer war. Weil wohl auch die lokale Presse zwar die Veranstaltung erwähnt hat, aber den Eintrittspreis weggelassen hat und einige waren überrascht, dass sie überhaupt Eintritt zahlen müssen. Das war also irgendwie nicht so super gelaufen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was da das Problem war, warum das nicht kommuniziert wurde, aber das hat halt zu ein bisschen Unmut geführt bei einigen Gästen. Ja, was noch? Sonntagnachmittag war es tatsächlich aber dann echt leer. Da war nicht mehr viel los. Da bin ich dann nochmal ein bisschen rumspaziert und habe mich mit ein, zwei Ausstellern unterhalten und bin da einfach, weil die Zeit hatten, bin ich mit denen ins Gespräch gekommen. Und ja, wenn Aussteller auf so einer Veranstaltung Zeit für ein Gespräch haben, ist das ja nicht wirklich ein gutes Zeichen, meiner Ansicht nach, dafür, dass die Geschäfte besonders gut laufen können. Also die haben auch gesagt, also sie sind froh, wenn sie da plus minus null rauskommen. Also keine Ahnung. Das finde ich persönlich extrem schade, aber ist natürlich auch schwierig. Also ich glaube, was man so als Fazit für beide Veranstaltungen zusammen machen kann, ist, dass insbesondere dadurch, dass ja auch Düsseldorf auch noch war, innerhalb von 4 Wochenenden 3 Wollfeste waren, wobei Hamburg und Lüneburg halt auch noch extrem nah aneinander sind. Und ja, Düsseldorf ist ein bisschen weiter weg, aber Düsseldorf muss auch noch mal größer gewesen sein. Also das ist halt, ja, es ist toll für die Besucher, die jeweils vor Ort wohnen, weil die natürlich das Wollfest vor der Nase haben. Aber wenn es so viele verschiedene Feste gibt, dann muss man sich als Besucher natürlich auch überlegen, zu welchem fahre ich hin, wo interessieren mich die Aussteller am meisten, wo kann ich vielleicht auch gut anreisen, wo passt es mit der Unterkunft, wo treffe ich voraussichtlich die meisten Leute, die ich treffen will. Und ja, also wer in Hamburg und Lüneburg nicht beide von meinem Wohnort aus quasi in absehbarer Zeit erreichbar gewesen, hätte ich auch nicht beide besucht. Also das muss ich ganz klar sagen. Und ich habe dann tatsächlich einfach ein bisschen mehr Geld ausgegeben, als ich eigentlich wollte. Aber nun ja, egal. Aber ich kann mir das, klingt jetzt blöd, aber ich kann mir das leisten. Ist jetzt nicht so, dass ich deswegen anfangen muss, irgendwo beim Essen zu sparen, weil ich jetzt doch mehr Wolle gekauft habe, als ich wollte. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es Leute gibt, die ein knapperes Budget haben und die eben dann nicht auf 2 bis 3 Wollfesten größere Mengen Geld ausgeben können, sondern die dann vielleicht ein Budget haben, sich auf insgesamt 3, 4 Knäuel irgendwas zu kaufen. Und wenn sie das dann auf 3 Wollfeste verteilen, dann kann es sich für die Aussteller irgendwie nicht so richtig lohnen. Also das stelle ich mir zumindest schwierig vor. Deswegen, aber man kann natürlich auch die Veranstalter von Wollfesten jetzt nicht zwingen, sich so weit abzustimmen, dass es besser passt. Ja, schwierig. Wie dem auch sei, Sitzgelegenheiten gab es in Lüneburg übrigens auch noch jede Menge. Dadurch, dass es so eine Halle war, gab es rechts und links Tribünen, also so leichte tribünenähnliche Dinge. Und da gab es natürlich viele Sitzplätze und noch dazu gab es so Palettensitzmöbel, die zu Sitzgruppen zusammengestellt waren, wo man dann auch noch sozusagen zwischen den Ständen sitzen konnte. Das war echt also nett und man hatte viele Gelegenheiten zu reden, aber ja, ich glaube, so für die Aussteller war das finanziell nicht unbedingt der super-duper Erfolg. Ja, sehr schade, weil ich fürchte, dass das langfristig halt dazu führt, dass es wieder weniger Wollfeste gibt, aber ja, müssen wir mal abwarten, wie sich das so entwickelt und ich bin gespannt. So, und dann, was wollte ich euch noch erzählen? Vielleicht noch was ich gemacht habe. Ich habe Urlaub gemacht mit meinem Mann, das war ganz toll. Wir waren 2 Wochen wandern in Südtirol, diesmal allerdings anders als die letzten Jahre keine Fernwanderung, also wo man an Punkt A anfängt und an B ankommt und dazwischen nur unterwegs ist, sondern wir haben eine Woche fest in einem Hotel verbracht. Auch ganz dekadent mit Halbpension und überhaupt so ein Hotel mit Pool und Sauna und allem, was man so braucht, damit es einem gut geht. Wir hatten unheimliches Glück mit dem Wetter. Es waren so 20 bis 25 Grad. Die Sonne hat geschienen. Die Landschaft ist toll. Also wir waren in Südtirol in den Dolomiten rund um den Schlern und die Seiser Alm. Das ist einfach eine sehr, sehr schöne Gegend. Da ist die Landschaft wunderhübsch. Und wenn man dann auch noch so blauen Himmel, dekorative Wölkchen hat, davor stehen grasende Kühe und Pferde. Und es ist einfach, ja, so Bilderbuch, Berg. Bilder. Es ist, ja, anders kann man es fast nicht sagen. Es hat in 2 Wochen einen Nachmittag geregnet oder mal nachts. Also insofern, wir sind einmal nass geworden, weil wir nachmittags da unterwegs waren. Aber ich finde, das ist auf 2 Wochen durchaus verkraftbar. Wir hatten die 2. Woche, ach so, das habe ich noch nicht erzählt, da waren wir am Anfang und am Ende im gleichen Hotel. Und dazwischen haben wir 3 Nächte auf Schutzhütten verbracht. Wobei die erste halt tatsächlich noch so eine richtig Schutzhütte war. Die steht auf, das war die Schlernhütte oben auf dem Schlern. Ist knapp 2500 Meter hoch und die ist relativ groß, aber hat halt eben, weil sie wirklich auf dem Berg steht, jetzt nicht so massiv viel Infrastruktur. Es gibt nur kaltes Wasser. Dementsprechend bieten sie auch keine Duschen an, sondern nur Waschräume. Ist aber völlig okay. Der einzige Nachteil war, dass es tatsächlich an dem Tag, wo wir da hingewandert sind, an dem Tag, wo wir da weggewandert sind, da waren es nicht 20 Grad, sondern da waren es in den unteren Regionen mehr so 10 bis 15 und naja, da oben auf 2,5 waren es dann doch eher um die 0 Grad. Es hat super fiesen Wind gegeben, es war also echt kalt da oben und diese Hütte ist nicht beheizt. Im Aufenthaltsraum gab es ein, naja, so ein Heizlüfter-Ding irgendwie. Das wurde aber abends irgendwann auch ausgeschaltet und ja, die Zimmer waren nicht beheizt und ja, da war es ein bisschen frisch. Und am nächsten Tag sind wir dann da halt morgens echt warm eingepackt losgelaufen und immer noch sehr, sehr windig, nicht mehr, also es wurde langsam wärmer an dem Tag, aber es war echt eisiger Wind und da mir relativ schnell warm wird, wenn ich laufe, habe ich immer mehr ausgezogen, einfach um nicht zu doll ins Schwitzen zu kommen bei dem vielen Wind, habe mir aber vermutlich ein bisschen viel ausgezogen. Und irgendwann habe ich dann, also so, dass ich immer kurz vorm Frieren war. Und das war, glaube ich, zusammen mit dem vielen Wind nicht so gut. Ich habe nicht geschwitzt, aber es hat mich offensichtlich doch so ein bisschen erkältungstechnisch erwischt, sodass ich den nächsten Tag dann ein bisschen ruhiger gemacht habe und meinen Mann alleine losgeschickt habe. Da wir 2 Nächte dann in der nächsten Hütte waren, war das okay. Und die nächste Hütte war aber tatsächlich mehr ein Gasthof, mehr so ein Berggasthof. Also die ist frisch renoviert gewesen und die ist privat auch geführt. Die ist nicht von irgendeinem Alpenverein, von einer Alpenvereinssektion geführt, sondern privat. Und dadurch haben die relativ gut aufgerüstet. Die hat natürlich überall eine Heizung. Wir hatten ein 2-Bettzimmer, beziehungsweise es wäre ein 4-Bettzimmer möglich gewesen. Aber wir hätten zu viert drin schlafen können. Wir waren zu zweit drin und hatten unser eigenes Bad mit eigener Dusche. Also das sagt schon ungefähr alles. Das Ding war natürlich beheizt und es gab einen Aufenthaltsraum für die Leute, die dort übernachtet haben. In dem gab es ein Sofa oder zwei und eine Spielesammlung und sowas. Also das war echt... Naja, also Schutzhütte kann man es nicht mehr nennen, aber ich war dann ganz froh, dass wir dort waren, als ich dann so einen Mini-Erkältungsschub hatte. Der war zum Glück nicht dramatisch, aber so der eine Tag Ruhe hat dann ganz gut getan. Da bin ich ein bisschen spazieren gegangen, auf der Höhenlinie entlang sozusagen, und habe meinen Mann alleine losgeschickt auf die etwas anstrengendere Tour. Und dann ging es mir am nächsten Tag auch wieder gut, aber das war halt echt sehr, sehr schön. Ja, so viel dazu. Ich kann nur nochmal sagen, Mitmenschen können anstrengend sein. Wir hatten zwischendurch Leute am Tisch sitzen oder am Nachbartisch, die nur gemeckert haben. Das war in dem ersten Hotel und da hatten wir halt mehrere Tage die gleichen Sitznachbarn dann bei der Halbpension. Boah, manche Leute sind ja mit nichts zufrieden und wenn die an jedem Essen rummäkeln, dann schmeckt es mir ja auch irgendwann nicht mehr. Also das war echt anstrengend. Ja, ich hoffe einfach, dass ich nicht immer wieder auf solche Leute treffe. Es geht gar nicht. Achso, und wo ich gerade über andere Leute mecker, ich war in den letzten Wochen auch zweimal in der Elbphilharmonie im großen Saal. Das war ganz cool. Das eine war eine Lesung im Rahmen von einem Literaturfestival und das andere war ein Konzert. Und bei beiden Veranstaltungen sind gefühlt alle Viertelstunde Leute aus dem Saal raus, weil es ihnen zu blöd wurde oder warum auch immer. Also bei der Lesung war ich schon leicht genervt, weil ich fand, dass es unhöflich war, wie viele Leute gegangen sind. Aber bei dem Konzert war es dann richtig krass. Also ja, das Konzert hat irgendwie eine halbe Stunde Verspätung gehabt im Start, weil der Künstler wohl irgendwie am Flughafen festgehangen hatte oder irgendwas nicht geklappt hat. Das ist das eine. Aber das andere ist tatsächlich, dass man doch irgendwie nicht schon eine Viertelstunde nach Konzertbeginn den Saal verlässt. Und dann hat der noch ein bisschen überzogen, was ich eigentlich ganz cool fand. Es war jetzt niemand Bekanntes, also niemand in Deutschland Bekanntes, aber das ist ja kein Grund, den Saal zu verlassen. Und die Musik war jetzt nicht irgendwie atonal, anstrengend, super modern, sonst was. Es war eigentlich ganz schöne Musik. Aber ich saß da echt nur und ich fand das mordspeinlich. Aber egal, der Sänger hat zwischendurch auch zweimal die Bühne verlassen, vermutlich weil er so viel getrunken hat, dass er dann doch mal aufs Klo musste. Der hat irgendwie auch 3 große Gläser Wasser geleert, während er da gesungen hat. Also der ist dann zwischendurch auch raus. Dann hat der Pianist alleine weitergespielt. Da sind dann die nächsten Leute gegangen und immer größere Gruppen. Also das war echt, ich war mit einer Freundin da und wir haben uns zum Schluss nur noch angeguckt und vor uns hingelacht. Und im Schlussapplaus ist dann gefühlt der halbe noch vorhandene Saal aufgestanden und rausgelaufen. Also ich verstehe das nicht, ich finde das extrem unhöflich und also wenn ich schon bis zum Schlussapplaus bleibe, dann kann ich auch noch warten, bis ich den Saal verlasse, bis der Künstler auch den Saal verlassen hat. Aber nun ja, vielleicht geht das nicht. Und es ist halt in dem großen Saal der Elfi besonders witzig zu sehen, weil der ja so weinbergartig ist. Das heißt, man sitzt da wirklich im Kreis wie auf so Terrassen oder wie in so einer römischen Arena vielleicht, kann man das beschreiben. Also man sitzt wirklich und man sieht die Leute rundherum. Und der Saal ist halt nicht abgedunkelt, weil die Bühne in der Mitte ist. Sonst würde man die Bühne halt auch nicht sehen. Und dadurch kann man die anderen Gäste wundervoll beobachten. Und es ist echt krass zu sehen. Also das gestern Abend war mir dann echt schon fast peinlich. Dann kam zu allem Überfluss noch hinzu, dass hinter mir ein jüngeres Kind saß, wo ich auch denke, das muss jetzt abends nicht sein. Das war auch nicht unbedingt Musik, die ich unbedingt als kindertauglich ansehen würde. Aber egal, sollen die Eltern ihre Kinder mitnehmen. Aber dann hat das Kind irgendwann mit seinen Schuhen rumgespielt und plötzlich flog mir von hinten der Schuh an den Kopf, weil es irgendwie so war, ein Mädchen hatte Ballerinas an. Und dann flog ihr dieser Ballerinaschuh vom Fuß und landete an meinem Kopf. Also es war irgendwie sehr, sehr abstrus und ich habe selten so viel gelacht bei einer Veranstaltung. Aber ich weiß auch nicht. Also ich glaube, wir haben hinterher ein Gespräch noch gehört, wo andere Leute eine der Saalordnerinnen gefragt haben, ob das immer so ist, dass so viele Leute rausgehen. Sie meinte, ja, tatsächlich wird das im Moment sehr die Tendenz sein. Also es scheint so ein bisschen, dass die Leute irgendwelche Tickets kaufen, Hauptsache sie kommen in die Elfi, und entweder sie planen schon gar nicht lange zu bleiben oder sie bleiben nur, wenn sie es dann wirklich nicht so anstrengend finden. Aber ich finde das irgendwie extrem unhöflich, also das geht irgendwie gar nicht. Naja, wie dem auch sei, habe ich jetzt genug abgelästert und ich glaube, ja, ich bin gespannt, ob ihr dazu Kommentare habt, aber mich hat das völlig schockiert. Aber es war trotzdem, also ich habe mich gut unterhalten, die Musik war nett, aber also ich kann wieder nur sagen, meine Mitmenschen waren mir mal wieder sehr peinlich und ich hoffe einfach, dass das nicht das einzige Konzert dieses Künstlers und seines Pianisten war hier in Deutschland und dass sie nicht das deutsche Publikum jetzt per se für extrem unhöflich und unmöglich halten. Also ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall, ja, es hatte irgendwie was von Parodie. Also ich glaube, würde man sich eine Parodie ausdenken und irgendjemand das Skript zu lesen geben, der würde sagen, also nee, sorry, das glaubt uns keiner. So ungefähr war das vom Gefühl her. Ja, und ich glaube, dann bin ich auch schon fast am Ende von dem, was ich so erzählen wollte. Ein Rezepttipp hätte ich noch, nämlich das, was jetzt gleich auf mich wartet. Es gibt Kürbis mit Feta in Honig-Zimt-Marinade. Das hatte ich gestern ausprobiert und es gibt gleich noch die Reste davon. Also Backofenkürbis mache ich ja relativ häufig, gerade im Herbst, wenn Kürbiszeit ist, dass ich hingehe und den Kürbis irgendwie in Speise, Rosmarin oder Thymian. Aber ich hatte jetzt was gelesen, dass man die Marinade noch mit Honig und Zimt und ein bisschen Muskat versieht und dazu Thymian. Und dann gegen Ende der Garzeit noch ein bisschen Feta darüber bröselt. Das habe ich gestern gemacht und das war extrem lecker und ich freue mich, dass es gleich noch einen Rest gibt, den ich mir jetzt warm machen kann. Den Link zum Rezept werde ich euch in die Shownotes packen, falls ihr das nachmachen wollt, damit ihr die Mengenverhältnisse nachlesen könnt. Ja, ansonsten hoffe ich, ihr seid trotz Monolog meinerseits bis zum Ende dabei geblieben. Ich hoffe ebenso, dass wir die nächste Folge wieder zu zweit aufnehmen können und ja, oh, ich habe noch was vergessen. Ich muss euch noch einen tollen Podcast-Tipp geben, nämlich 99PI, weil dann der ist beim nächsten Mal sonst so uralt. 99PI ist ein amerikanischer Podcast, die, naja, man könnte sagen, unnützes Wissen aufbereiten, aber es sind immer eigentlich sehr interessante Sachen, über die man sich sonst nicht so Gedanken macht. Und die hatten gerade eine Folge, die sich nennt Articles of Interest. Und da geht es um Bekleidung. Es gab eine Folge über Kinderkleidung, eine Folge über Karo-Stoffe und was habe ich denn noch gehört? Über Taschen habe ich gehört, ich habe sie noch nicht alle gehört. Das Hawaii-Hemd wurde besprochen, also sehr, sehr spannend, auch sehr historisch interessant. Ich packe euch da den Link in die Shownotes, das ist auf Englisch, ist ein amerikanischer Podcast, aber das war mal echt richtig, richtig interessant und ja, da die meisten von euch ja Textil interessiert sind, nur zu empfehlen. Und ja, das ist auch ein Tipp, den ich mit Julia teile, weil wir hatten uns kurz zusammen telefoniert, um mal zu gucken, wie wir so weitermachen podcasttechnisch. Und da meinte sie auch, oh, das müssen wir unbedingt erwähnen. Und sie hat das auch gehört. Also sie kommt noch zu ein bisschen was, aber immerhin zu Podcast hören ist sie an der Stelle gekommen. Und das ist sozusagen ein gemeinsamer Tipp von uns beiden. Und ja. Viel Spaß beim Hören da und dann würde ich jetzt sagen, ihr findet mich und den Podcast findet ihr auf wollgespräche.wordpress.com, da sind die Shownotes. Ansonsten der Thread in der Podcasting auf Deutschgruppe bei Ravelry und ja, mein User bei Ravelry ist Käthe mit K-A-E-T-E und ich glaube, das sind so die wichtigsten Wege, wie ihr uns erreichen könnt. Und ja, wer Fragen hat, immer her damit. Und ja, ich wünsche euch einen tollen, sonnigen Herbst. Vielleicht bleibt das ja noch ein bisschen so. Macht es gut. Diesmal nur tschüss, kein au revoir.